Nein, nein, ihr seid hier schon richtig. Servus und herzlich willkommen zur Folge 10 von Gabelbissen, dem Podcast von Twieses Kulinarium. Ich habe mir gedacht, ich könnte doch die 10. Folge zum Anlass nehmen, um meine Jingle einzuführen. In diesem Sinne möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei GW bedanken, der mir dieses Musikstück komponiert hat. Vielen, vielen Dank. Ja, in der heutigen Folge habe ich mir wieder ein schönes österreichisches Thema ausgesucht. Doch bevor ich so dazu komme, möchte ich noch eine Kleinigkeit machen. Und zwar, man hört es vielleicht, ein metallisches Geräusch. So. Na. Ah, plopp, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr erschreckt. Was könnte das sein? Und zwar handelt es sich dabei um einen Wein, genauer gesagt um einen blaufränkischen Gabarinzer, Jahrgang 2007 vom Weingut Pillinger. Doch was hat der Wein mit der heutigen Folge zu tun? Aber bevor ich weiterrede, noch zum Wohle. Genug des hörbaren Verzehrs. Was hat diese Aktion jetzt eigentlich mit der heutigen Folge zu tun? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Und zwar möchte ich die heutige Folge dem Thema Heurigen widmen. Heuriger kann eigentlich zwei verschiedene Sachen beschreiben, die auf der einen Seite gänzlich unterschiedlich sind, aber doch irgendwie miteinander verwandt. Fangen wir mit der einfachen Variante an. Ein Heuriger bezeichnet einen Wein, genauer gesagt einen Jungwein. Unter diesen Weinen versteht man jene Produkte, die der Winzer in diesem Jahr geerntet und gekeltert hat. Ein gewisser Stichtag für einen Jungwein wäre der 11. November. Die Weine des Vorjahres werden ab diesem Tag zu den Altweinen gezählt und die des aktuellen Jahres sind somit die Jungweine. Im Burgenland wird dies übrigens auch ein Landesfeiertag, nämlich jener des heiligen Martins. Und an diesem Tag gibt es auch noch eine schöne Weintradition, und zwar das Martini-Loben. Unter diesem versteht man eine Art Weinfest, bei dem die Winzer ihre Keller öffnen und den Jungwein zur Verkostung ausschenken. Ihr könnt euch vorstellen, das kann durchaus etwas angeheitert enden. Doch in der heutigen Folge möchte ich nicht primär über den Wein reden, sondern eigentlich über die andere Bedeutung des Heurigen. Und zwar kann ein Heuriger auch ein Lokal sein. Um euch den Heurigen genauer erklären zu können, würde ich euch vorher gerne auf eine Zeitreise einladen. Und zwar bewegen wir uns gemeinsam zurück zum 17. August 1784. Ein denkwürdiger Tag für die Winzer von Österreich, denn an jenem Tag hat Kaiser Joseph II. Eine Verordnung erlassen, die es Winzern erlaubte, eine kleine Gaststätte zu betreiben, eine Buschenschenke oder auch Heuriger genannt. Somit kommen wir gleich zur einfachsten Form des Heurigen, der Buschenschank. Eine Buschenschank darf nur von einem Winzer oder Obstbauern betrieben werden und er darf lediglich Produkte eigener Erzeugnis verkaufen. Weiters ist es ihm gestattet, lediglich kalte Speisen zu verkaufen. Hier gibt es jedoch aber auch eine kleine Ausnahme, und zwar darf er Speisen durchaus zukaufen. Doch, wie könnte es anders sein, gibt es auch hier wieder eine Reglementierung. Und zwar ist es dem Winzer nur erlaubt, österreichische Produkte zu verkaufen, sprich zum Beispiel ein kalter Schweinsbraten oder ein geräucherter Fisch oder ein sonstiges Gericht, das einfach mit Österreich verbunden wird und auch hier produziert wurde. Doch woher kommt jetzt eigentlich dieser Name Buschenschank? Dies führt uns zunächst zu einer weiteren Reglementierung dieses Lokaltyps. Einer Buschenschank ist es nämlich nur erlaubt, an wenigen Tagen im Jahr geöffnet zu haben. Und wie symbolisiert denn ein Winzer dies am besten? Und zwar mit einem Buschen. Diese besteht aus mehreren Zweigen von zum Beispiel Fichten, Tannen, Föhren, was auch immer, also sprich Nadelgehölzen. Und wenn das Lokal nun geöffnet hat, hängt der Winzer diesen Buschen über den Eingang seines Lokals. Und von daher spricht man auch von der Buschenschank. Wenn ein Lokal geöffnet hat, sagt man, er hat ausgesteckt. Ich habe euch ja bereits erzählt, dass eine Buschenschank nur kalte Speisen verkaufen darf. Man, ein belegtes Brot ist immer was Feines, aber ab und zu hätte man doch auch gerne etwas Warmes zu essen. Und so war es, muss man sich vorstellen, bis circa in die 1970er Jahre üblich, dass man sich sein eigenes warmes Essen mit in die Buschenschank genommen hat. Und zwar gab es in der Nähe solcher Lokale immer wieder irgendwelche Bratereien, wo man sich einen Schweinsbraten kaufen konnte oder vielleicht auch mal eine schön gegrillte Stelze. Diese hat man sich einpacken lassen, ist zum Heurigen marschiert und dort hat man dann einen Teller bekommen und auch das notwendige Besteck. Dann hat man sich ein paar Getränke dazu bestellt und hat dann schön ein Abendessen, Mittagessen, was auch immer machen können. Heutzutage ist das natürlich nicht mehr üblich. Das ist unter anderem den Grund, dass es mittlerweile genügend Heurige gibt, die bereits warme Speisen verkaufen dürfen. Dazu dann später etwas mehr. Was sind denn jetzt nun so typische Gerichte für eine Burschenschank? Zuerst fangen wir mal an bei den ganz, ganz einfachen, den Aufstrichbroten. Hier gibt es zum Beispiel ein Schmalzbrot, ein Bratelfettenbrot, ein Liptauerbrot, ein Kürbiskernaufstrichbrot etc. etc. Also hier haben wir schon ein wirklich breites Sortiment. Und eine der wohl bekanntesten Speisen dieses Lokals war eine Breteljausen. Wobei Breteljause nicht gleich Breteljause ist. Abhängig von der Burschenschank gibt es auch hier wieder verschiedenste Zusammenstellungen etc. etc. Im Endeffekt kann man aber sagen, eine Breteljause besteht aus verschiedenen aufgeschnittenen Fleischspezialitäten, wie zum Beispiel Geselchten, einem Kümmelbraten, einem Schweinsbraten oder auch einer selbstgemachten Wurst. Dazu gibt es dann meistens noch aufgeschnittenen Käse, ein paar eingelegte Gurken oder vielleicht auch ein Paprika, ein hartgekochtes Ei, frisch geriebener Krähen, Senf etc. etc. Also ihr seht auch hier ein wirklich breites Spektrum. Das alles mag vielleicht jetzt etwas einfach klingen, aber ihr könnt mir ruhig glauben, an einem schönen Sommerabend gibt es echt nichts Feineres, als bei einer Burschenschank zu sitzen, dort sich ein paar schöne Brote zu bestellen, vielleicht das ein oder andere Achtel Wein dazu, einfach da sitzen, genießen, ist wirklich, wirklich super. Aber was macht der Inhaber nun, wenn er warme Speisen verkaufen möchte? Ich habe ja vorher bereits erwähnt, dass es genügend Lokale gibt, die das heute bereits tun. Und zwar muss er dann das freie Gastgewerbe beantragen. Das hat aber nun wiederum den Nachteil, dass er sein Lokal ab sofort nicht mehr Burschenschank nennen darf. Denn er darf jetzt warme Speisen verkaufen und es ist ihm durchaus auch erlaubt, zum Beispiel Bier auszuschenken. Und das hat er mit einer Burschenschank überhaupt nichts mehr zu tun. Und somit bezeichnen sich Winzer oder Obstbauern mit solch einer Konzession als Heuriger. Viele Winzer wahren aber trotzdem die Tradition der Burschenschank. Das heißt, sie verkaufen zwar ab sofort warme Speisen, doch haben sie nicht das ganze Jahr geöffnet und symbolisieren ihre Aussteckzeiten mit den bereits erwähnten Burschen. Auch bei der Auswahl der Speisen hält man sich eher zurück, würde ich mal sagen. Und zwar werden in Heurigen hauptsächlich Gerichte wie zum Beispiel ein wunderbares Sueschnitzel oder Fleischlaberl oder auch mal ein Schweinsbraten, ein gegrilltes Huhn etc. angeboten. Man hat keine große Auswahl, aber durchaus eine sehr, sehr attraktive. Heuriger ist kein geschützter Begriff. So kann es passieren oder kommt es leider immer wieder vor, dass sich Gasthäuser oder Restaurants als Heuriger, man eigentlich genauer gesagt als Heurigenlokal, als Stadtheuriger oder auch als Nobelheuriger bezeichnen. Diese Lokale haben mit der Urform eigentlich noch ganz, ganz wenig zu tun, denn sie haben das ganze Jahr geöffnet und verkaufen eine wirklich große Auswahl an Speisen. Man bekommt im Endeffekt alles, was man in einem normalen Gasthaus oder Restaurant auch bekommen würde. Das Einzige, was sie wirklich mit einer Burschenschank oder einem klassischen Heurigen gemeinsam haben, ist die Einrichtung. Sprich, diese ist eher einfach gehalten und die Verzierung wäre zum Beispiel ein altes Wagenrad oder eine Heugabel oder einfach solche Gerätschaften, wie man es ab und zu in Heurigen antrifft. Ihr seht, obwohl die Burschenschank oder der Heurige eigentlich ein eher einfaches Lokal sind, ist das Thema sehr komplex und umfangreich, mit vielen Reglementierungen, Unterschieden etc. etc. Ich würde sagen, das wäre genug der grauen Theorie und kommen wir lieber zum Kulinarischen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde euch einige Rezepte präsentieren, die so wirklich typisch für eine Burschenschank oder auch einen Heurigen sind. Sprich, wir haben einiges Kaltes dabei, aber auch einige warme Speisen. Fangen wir hier mal bei ganz einfachen, kalten Aufstrichen an. Als erstes stelle ich euch Bratelfetten vor. Für dieses Gericht gibt es weder eine genaue Mengenangabe noch ein wirkliches Rezept, denn bei der Bratelfetten handelt es sich eigentlich um ein Nebenprodukt, und zwar um das des Kümmelbratens. Denn Bratelfetten ist nichts anderes als jener Saft, der entsteht, wenn ich in meinem Backgrün Kümmelbraten mache, sprich im Endeffekt Schmalz und Bratensaft. Und wenn das Ganze erkaltet, wird der Schmalz fest und der Bratensaft geliert aus. Und eben diese Mischung streiche ich auf ein schönes großes Bauernbrot, gebe vielleicht noch ein bisschen Zwiebel dazu und das war's. Ein wirklich einfacher Aufstrich, also Aufstrich unter Anführungszeichen, der aber einen echt total guten Geschmack hat. Als nächstes möchte ich euch den Blauschimmelaufstrich vorstellen. Das ist jetzt kein Nebenprodukt, sondern da benötigen wir wirklich Zutaten, aber auch noch ganz, ganz wenige. Für eine Portion benötigen wir 250 Gramm Gorgonzola oder einen anderen Blauschimmelkäse eurer Wahl und 200 Gramm Butter. Und hier muss man im Endeffekt nichts anderes machen, als beide Zutaten zu passieren und schön miteinander zu verrühren. Und fertig ist der Blauschimmelaufstrich. Kommen wir nun zu einem wahren Klassiker der Aufstriche, dem Liebtauer. Beim Liebtauer scheiden sich jedoch die Geister. Die einen sagen, als Hauptzutat verwendet man Topfen, sprich den Quark. Doch eigentlich, ganz streng genommen, kommt dieser Aufstrich aus der Slowakei und hier hat man Bremsen verwendet. Bei den Bremsen handelt es sich ebenfalls um einen Frischkäse, doch wird hier nicht auf Kuhmilch, sondern auf Schafsmilch gesetzt. Und das versetzt dem ganzen Aufstrich natürlich einen ganz speziellen, deftigen und kräftigen Geschmack. Was die einen als Vorteil sehen, sehen die anderen als massiven Nachteil. Denn diese meinen, mit dem Topfen schmeckt es ja viel, viel besser als mit den Bremsen, da diese vorschmecken etc. etc. Egal, ob ihr euch für Topfen oder Bremsen entscheidet, für eine Portion benötigen wir 200 Gramm Topfen oder Bremsen, ca. 80 Gramm schaumig geschlagene Butter, eine Zwiebel kleinwürfelig geschnitten, einen Esslöffel Kapern, diese werden ebenfalls klein gehackt, ca. einen halben Teelöffel gemahlenen Kümmel und 3 bis 4 Teelöffel Paprikapulver. Je nachdem, wie intensiv ihr den Paprikageschmack wünscht, könnt ihr auch mehr oder weniger nehmen. Das ist dann ganz euch überlassen. Und die Zubereitung des Aufstrichs ist denkbar einfach. Man nimmt den Topfen, gibt sämtliche bereits erwähnten Zutaten hinein und rührt das Ganze schön kräftig durch, bis ein feiner Aufstrich entsteht. Das Ganze wird nun auf ein Brot gestrichen und vielleicht noch mit etwas frischer Petersilie. Hier persönlich würde ich Krauspetersilie nehmen, da die einfach schöner aussieht. Oder vielleicht auch ein bisschen Zwiebel dekoriert. Alternativ kann man Liebtauer auch mit Soletti essen. Nur kurz zur Erklärung, falls euch Soletti kein Begriff ist. Bei dieser Knabberei handelt es sich um Salzstangen. Und als letzten Aufstrich möchte ich euch Kräuterfrischkäse vorstellen. Sowohl von den Zutaten als auch von der Zubereitung wieder ein denkbar einfacher Aufstrich. Für eine Portion benötigen wir 250 Gramm Topfen, einen halben Becher Naturjoghurt, eine kleinwürfelig geschnittene Knoblauchzehe, eine Zwiebel in kleine Würfel geschnitten und frische Kräuter eurer Wahl. Hier persönlich würde ich Kräuter wie zum Beispiel Petersilie oder Schnittlauch oder vielleicht Estragon oder auch Kerbel empfehlen. Man, hier ist euch keine Grenzen gesetzt, ihr könnt im Endeffekt das verwenden, was ihr möchtet. Im ersten Schritt werden Topfen und Naturjoghurt fein verrührt. Danach geben wir den Knoblauch und die Zwiebel hinzu und rühren das Ganze schön durch. Als nächstes nehmen wir unsere Kräuter, waschen diese und hacken sie ganz, ganz fein. Im Anschluss geben wir die Kräuter zu unserem Topfen-Joghurt-Gemisch und rühren es ganz schön kräftig durch. Und das war im Endeffekt die Zubereitung von unserem Kräuterfrischkäse. Auch diesen kann man entweder auf einem Bauernbrot essen oder wie auch der Liebtauer mit Soletti. Ich denke, nun habe ich euch genügend Aufstriche vorgestellt. Kommen wir lieber mal zu ein paar warmen Gerichten. Als erstes möchte ich euch das Surschnitzel vorstellen. Surschnitzel ist ein typisches Gericht, das man gerne mal beim Heurigen isst und auch immer bekommt. Im Endeffekt kann man es vergleichen mit einem Schnitzel nach Wiener Art, nur ist anstelle von einem normalen Schweinsschnitzel ein gepökeltes, sprich gesurtes Schnitzel verwendet wird. Der Rest ist gleich. Man nimmt das Stück Fleisch, meliert es zunächst, im Anschluss wird es durch Ei gezogen und zum Schluss mit Semmelbröseln, sprich Paniermehl paniert und in Öl schön fein herausgebacken. Traditionellerweise wird bei einem Heurigen dazu ein Kartoffelsalat serviert. Ein weiterer Klassiker der heurigen Küche wären die verschiedensten Arten von Braten. Hier hätten wir zunächst mal den Kümmelbraten, von dem habe ich euch bereits vorhin erzählt beim Bratelfetten. Weiters gibt es dann noch den Schweinsbraten oder auch den Surbraten. Hier möchte ich jetzt jedoch nicht genau auf die Rezepte eingehen, da ich in meinem Blog bereits einen Artikel über einen Surbraten aus dem Römertopf geschrieben habe. Ich werde euch einfach im Artikel zur Sendung den Beitrag verlinken und dann könnt ihr gerne selbst nachlesen und wenn ihr wollt, auch gerne nachkochen. Und zu guter Letzt möchte ich euch bei den warmen Gerichten einen wahren Klassiker vorstellen. Und diesen Klassiker findet ihr bei fast jedem Heurigen und er schmeckt überall anders. Und zwar handelt es sich dabei um Fleischlaberl. Fleischlaberl haben übrigens den Vorteil, dass man sie sowohl warm als auch kalt essen kann. Ich persönlich mag beide Variationen total gerne. Aber kommen wir mal zu den Zutaten. Für 4 Portionen benötigen wir ca. 500 Gramm gemischtes Faschiertes, sprich Hackfleisch, eine Semmel, 75 ml warme Milch, vielleicht noch eine kleine Alternative zur Semmel und der Milch. Das habe ich nämlich bei Zufall mal im Internet entdeckt und seitdem mache ich meine Fleischlaberl nur mehr auf diese Weise. Und zwar verwendet ihr 200 Gramm Topfen und 150 Gramm geschrotete Haferflocken. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment etwas komisch, aber ich kann euch echt sagen, mit diesen Zutaten werden die Fleischlaberl auch extrem flaumig. Wie man sie genau verarbeitet, erkläre ich euch später. Kommen wir lieber mal zu den weiteren Zutaten. Wir benötigen noch eine Zwiebel, ein Ei, Majoran, Petersilie, Salz und Pfeffer. Mit den Zutaten ausgestattet können wir im Endeffekt auch schon loslegen. Im ersten Schritt nehmen wir mal unsere Semmel und schneiden diese schön kleinwürfelig. Im Anschluss geben wir noch unsere erwärmte Milch hinzu und lassen das Ganze schön einziehen. Wenn ihr euch für die Topfen-Haferflocken-Methode entschieden habt, entfällt das natürlich. Danach nehmen wir unsere Zwiebel, schälen diese und schneiden sie anschließend in schön kleine Würfel. Danach erhitzen wir eine Pfanne, geben ein bisschen Öl hinein und rösten unsere Zwiebel schön goldgelb an. Nicht zu dunkel anrösten, denn wir wollen zwar auf der einen Seite Röstaromen haben, aber die sollten nicht unbedingt den Geschmack dominieren, sondern einfach das Ganze bereichern. Den fertig gerösteten Zwiebel lassen wir jetzt einfach ein bisschen auskühlen, denn den heiß weiter zu verarbeiten wäre ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm für die Finger. Nun widmen wir uns wieder den eingeweichten Semmelwürfeln. Und zwar vermengen wir diese mit dem Faschierten. Wenn ihr euch jedoch für die Topfen-Haferflocken-Variante entschieden habt, macht es im Endeffekt genau das gleiche. Sprich, ihr nehmt beide Zutaten her und vermengt sie ganz fein mit dem Faschierten. Im Anschluss geben wir noch das Ei hinzu, die Gewürze und den bereits ausgekühlten Zwiebel. Und das Ganze vermengen wir jetzt schön kräftig, damit eine wirklich gut durchmischte Masse entsteht. Und zu guter Letzt schmecken wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer ab. Nun befeuchten wir unsere Hände und formen ein paar schöne Leibchen daraus. Das könnt ihr dann von der Größe entscheiden, wie ihr es haben möchtet. Natürlich desto kleiner, desto schneller sind sie im Anschluss beim Braten oder Backen gar. So, und jetzt haben wir wieder mal eine Auswahl von 2 Zubereitungsmöglichkeiten. Wir können die Leibchen auf der einen Seite einfach melieren und im Anschluss in Öl herausbraten. Die zweite Variante wäre, dass wir die Leibchen in Semmelbrösel, sprich Paniermehl, wenden und im Anschluss in heißem Fett herausbacken. Eines ist jedoch für beide Zubereitungsvarianten gleich. Die Fleischlaberl sind fertig, sobald diese eine schöne braune Kruste haben. Danach gibt man sie einfach aus dem Fett aus der Pfanne heraus, tropft sie ein bisschen ab bzw. tupft sie mit Küchenpapier ab und man kann sie bereits servieren. Zu warmen Fleischlaberl würde ich persönlich ein Kartoffelpüree empfehlen oder alternativ eine Paradeissoße mit Reis. Und natürlich kann man die Fleischlaberl auch kalt essen. So würde ich hier sagen, mit ein bisschen Bauerbrot, vielleicht einem feinen grünen Salat oder auch einem Kartoffelsalat, wenn man möchte, und natürlich Senf. Dazu noch ein 1/8 kühler Weißwein ist wirklich was ganz, ganz Feines an einem schönen, heißen Sommerabend. Die genauen Mengenangaben zu den Aufstrichen und Gerichten findet ihr natürlich wieder im Beitrag zur aktuellen Sendung bei mir im Blog unter tweezer.at. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge das Thema Heurigen mit seinen Schmankerln etwas näher bringen und habe vielleicht Lust gemacht, das eine oder andere Gericht mal selbst zu probieren. Wenn ihr aber trotzdem noch Fragen zur aktuellen Sendung habt, etwas Lob loswerden wollt oder Kritik, könnt ihr mich gerne über meine Website tweezer.at erreichen. Und natürlich auch über die sozialen Medien. bei Twitter unter @tweezer.at, bei up.net unter Tweezer und natürlich auch in Facebook unter Tweezers Kulinarium. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachprobieren. Bis zur nächsten Folge. Servus!